train goes on, on down the line. Won't you please take me far away? Feel the wind blows outside my door. I'm leaving my woman behind. Tuesday's gone with the wind, and my baby's gone with the wind. Tuesday's gone with the wind, and my baby's gone with the wind. Day I don't know which way I'm going. I just want to be left alone. Don't you know where the trail ends? I'll try again, leaving my woman at home. Tuesday's gone with the wind, and my baby's gone with the wind. Tuesday's gone with the wind, and my baby's gone with the wind. The train goes on, million miles from my home. I'm riding my blues away. Now Tuesday you see, 'cause she had to be free. But somehow I've got to carry on. Tuesday's gone with the wind, and my baby's gone with the wind. Tuesday's gone with the wind, and my baby's gone with the wind. Tuesday's gone with the wind, and my baby's gone with the wind. Tuesday's gone with the wind, and my baby's gone with the wind. Das ist das Ende vom Lied für mich. Das Ende vom Lied, ja. Meine Damen und Herren, jetzt stellen wir Ihnen am besten den Kandidaten selbst vor. Er ist, wie Sie sehen können, in bester Form und wohlgenährt. Er ist gut ausgeschlafen, hat ein gutes Frühstück gehabt, steht nicht unter Drogen oder Hypnose. Morgen werden wir ihn wieder voller Zuversicht in die Welt hinausschicken. Ein anständiger Bursche, an dem man seine Freude haben wird. Welche Wandlung hat sich vollzogen, meine Damen und Herren, seit der Staat ihn vor 2 Jahren als gefährlichen Rowdy zu einer völlig unnützen Strafe verurteilt hat? Unnütz, weil er sich nicht ändern konnte. Nicht ändern konnte, sagte ich? Nicht ganz. Denn dort lernte er das falsche Lachen, schmierige, aalglatte Unterwürfigkeit. Er lernte zu kriechen und zu heucheln. Andere Übel wurden noch zu seinen eigenen Untugenden hinzugefügt und die alten Laster wurden nur bestätigt. Unsere Partei hat versprochen, die alte Ordnung wiederherzustellen und die Straßen für unsere friedliebenden Mitbürger wieder sicher zu machen. Was wir Ihnen versprochen haben, soll sich nun sehr bald erfüllen. Sehr verehrte Anwesende, Sie sind Zeugen eines historischen Moments. Das Problem der Gewaltverbrecher wird bald der Vergangenheit angehören. Der Worte sind nun genug gewechselt. Lasst uns Taten sehen. Nur Taten zählen. Ans Werk nun! Das ist ein sehr gewagtes Spiel, Herr Minister. Ich habe volles Vertrauen zu Brodsky. Wenn die Umfrage stimmt, haben wir nichts zu verlieren. Hallo, du Schmutzfink. Puh, du wäschst dich ja nie, dem Gestank nachzuurteilen. Wie kommst du denn darauf, Bruder? Ich habe mich heute Morgen geduscht. Ach, geduscht hat er sich heute Morgen. Willst du damit sagen, dass ich lüge? Nein, Bruder. Dann musst du mich ja für ausgesprochen dämlich halten. Warum tust du das, Bruder? Ich habe dir doch gar nichts getan. Du möchtest wissen, warum ich das tue? Du wirst es gleich sehen. Ich tue auch das und das und dies. Weil ich deine Visage nicht ausstehen kann. Und wenn du dich mit mir anlegen willst, wenn du mit mir Streit suchst, dann fang nur an. Na komm, los. Fang schon an. Na los. Na los. Mir wird schlecht. Ach, schlecht wird dir. Ja? Lass mich hoch. Aufstehen willst du? Dann hör mal gut zu. Wenn du aufstehen willst, dann tu etwas für mich. Ja? Hier. Siehst du das? Siehst du den Schuh? Na los, leck ihn ab! Komm schon! Leck ihn ab! Und, oh meine Brüder, ihr werdet kaum glauben, aber euer treuer Freund und tief gedemütigter Erzähler streckte seine rote Jazzika 5 Meter weit raus, um diese ekelhaften Schuhsohlen abzulecken. Die unerträgliche Übelkeit, die mich jetzt überkam, verringerte die Lust an einer Rauferei beträchtlich. Und mir war es sterbenselend. Sehr gut. Hübsch sauber. Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! St Darum kannst du wohl noch, ich brauch dich aus dem Bitch. Darum kannst du wohl noch, ich brauch dich aus dem Bitch.